Aus Anlass des Tages des leuchtenden Sterns des Geburtstages von Genossin Kim Jong-il fanden in Nepal, Laos, Thailand, China, Singapur, Weißrussland, Schweden und Österreich Festmeeting, Seminar, Bücher- und Fotoausstellung und Filmvorführung statt. In den Ausstellungshallen waren Fotos von den unvergänglichen Verdiensten von Genossin Kim Il-sung und Kim Jong-il und der revolutionären Tätigkeit von Marschall Kim Jong-un, ihre klassischen Werke und Bücher und Fotos von dem Kampf der Armee und Bevölkerung der TVRK, die mit dem Geist der selbstständigen Entwicklung den Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates beschleunigen, zur Schau gestellt. Bei den Filmvorführungen wurden die TVRK-Filme wie Kim Jong-il gezeigt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern teil. Auf den Veranstaltungen in Nepal wurden Glückwunschtelegramme an Genossin Kim Jong-un angenommen.